Herr Vetter, ja, wie kommen denn Sie da her? Auf eine honettere Art als du. Durchgehen ist nicht meine Sache. Na ja, freilich, wenn man einmal Ihre Dicken hat, da geht man nicht leicht wodurch. Du Makel der Familie, du. Ja, was ist denn das? Graue Haar? Ui. Bist ja rotkupfert. Ich war es. Und jetzt? Jetzt bin ich grau. Das ist ja nicht möglich. Und Wirklichkeit ist immer das schönste Zeugnis für die Möglichkeit. Aber du bist ja erst 26 Jahre. Ich war es gestern noch. Aber der Kummer, die Kränkung, dass ich verlassen von meinem einzigen leiblichen Herrn Vettern als hilfloser Durchgänger in die Welt hab müssen, hat mich um ein Jahrtausend älter gemacht. Ich bin über Nacht grau geworden. Über Nacht? Schlag 7 bin ich fort von Saas. Dreiviertel Stunde später schaue ich mich in den Spiegel der Unglücklichen, ins Wasser hinein. Und da war mir, als wenn meine Haare so gewiss gesprengelt wären. Ich schieb das auf die Dämmerung, wählte den Linigraben zur Unterduchend, deck mich mit dem Nachtnebel zu und schlaf ein. Na und? Schlag, Mitternacht wecken mich zwei Frösche auf, die auf meinem Heustüchel zu disputieren anfangen. Und da gibt mir ein Anfall von Desperation den klugen Einfall, mir einige Händvoll Haar auszureißen. Sie waren grau. Okay. Schieb das auf den Silbersichelreflex der Mondscheibe, schlaf weiter. Auf einmal scheucht mich ein ungeheures Mühleweibergeschnatter auf aus dem tiefsten Linigrabenschlummer und... War heller Morgen. Neben mir macht gerade ein Rasselb in der Toilette. Er schaut sich in einen Glasscherben, der vielleicht einst ein Spiegel war. Ich tue desgleichen. Und ein eisgrauer Kopf, den ich nur an dem beigefügten Gesicht für den meinigen erkenne, starrt mir entgegen. Das war ja unerhört. Nein, die Geschichte spricht dafür. Da war zum Beispiel ein gewisser Belisar, von dem haben Sie gewiss gehört. Belisar? War das nicht ein Bierversüberer? Nein, er war römischer Feldherr. Und dem hat seine Frau durch den Senat die Augen auskratzen lassen. Das tun sonst Weiber selber. Die hat aber den Codex Justinianus zu Hilfe genommen. Ach so. Ja, das nimmt sich der Mann zu Herzen und in 3 mal 24 Stunden ist er grau. Ja, jetzt denken Sie, Herr Vetter, dass wozu ein römischer Feldherr 3 Tage hat gebraucht, habe ich über Nacht geleistet. Ach so. Und Sie, Herr Vetter, sind der Grund dieser welthistorischen Begebenheit. Titus. Bub. Blutsverwandter. Ja, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich bin der Vetter einer welthistorischen Begebenheit. Nein, Senior, habe ich nicht geweint. Jetzt kommt das Ding völlig schussweiß. Ist gut, wenn das alte Bier rauskommt. Ja, du eisgrauer Bub, komm an meine Brust. Fetter Spute. Ja, was springst denn weg, als wäre ein hölzerner Reif? Bei einem Haar hätte er mich beim Haarzupfen erwischt. Das ist, haben mich so gedruckt, mit ihrem Ring, glaube ich. Aber sei nicht so heiklich. Her da an das Vetterherz. Wenn er nur nicht an meinen Zopf zupft. So, übrigens, dass ich dich nicht mehr druck mit dem Ring. Und der den Zopfen sieht es aus. Na, denn das glaubt er mir doch nicht, dass mir aus Kränkung ein Zopfen gewachsen war. So, da hast du ihn, den Ring. So, du musst wissen, dass ich da bin, um dich als gemochten Mann in die Stadt zurückzuführen. Dass ich dir eine prächtige Offizin kauf, dass ich... Aber Herr Vetter! Na ja, aber wie du ausschaust, der Rock. Ich muss dich der gnädigen Frau als meinigen Verwandten vorstellen. Und dann ist noch wer drin. Was? Etwa der Friseur? Friseur? Ja, du Bub, du, stell dich nicht so. Ich hab schlechte Augen, aber der Person habe ich's recht gut angesehen, auf was er's abgesehen hat. Ja, wenn nur nicht der Rock. Ah, Sie, hören Sie, kommen wir gerade recht. Ja. Dann sind Sie gut. Haben Sie keine Bürsten? Eine Bürsten? Ja, ich glaube. Ja, richtig, ich hab's da im Sack bei mir. Bitte. Ah, so, geben Sie her. Ja. So, können Sie schon wieder gehen? Na ja, na bitte, gehe ich halt. Ne? So, Jetzt geh her, Titus, dass ich dich ein bisschen sauber mache. Ja, aber was wollen Sie denn? Dreh dich um. Sie werden doch als Herr Vetter nicht Kleiderputzerdienst an dem Neffen üben. Ich bediene nicht den Neffen, ich bürste einer Naturerscheinung den Ruck aus. Ich kehre den Staub ab von einer welthistorischen Begebenheit. Das entehrt selbst den Bierversüberer nicht. Dreh dich um. Gut, wenn der den Zopfen sieht. Der wird nicht. Fang ans vorn an. Ist auch recht. Schicksal. Gib mir eine Schere oder ich renn mir ein Messer in den Leib. Schrecklich, wie sich der Bub zugerichtet hat. Da ist denn keine Rettung? Es muss blitzen. Ha, da blitzt ein blanker Stahl in meine Augen. Ha, aus jener Tür Konstantias Arm mit einer Schere in der Hand. Die himmlische zeigt mir eine englische Schere. So, dreh dich um, sag ich. Nein, nicht da. Stellen wir uns dort hinüber, so schön von Angesicht zu Angesicht, lieber Herr Vetter, wo wir uns so lang nicht gesehen haben. Ja, da ist die wahre Lichten. So, die Schere hätte ich in der Hand. So, dreh dich um. Nein, jetzt werden Sie vorhin noch eine Menge Staub bemerken. Und jetzt geschwind den Zopf abgeschnitten. So. Nicht wahr ist. Jetzt umdrehen einmal. Hab Dank, Schicksal. Die Amputation ist glücklich vorüber. So. Schau, Titus. Du bist ein guter Kerl. Du hast dich kränkt um meinen hartherzigen Vettern. Und warum war ich hartherzig? Ja, warum? Weil du rote Haare hast gehabt. Die hast du aber jetzt nicht mehr. Es ist also kein Grund mehr vorhanden. Ich kann jetzt nicht anders. Ich muss weichherzig werden. Du bist mein einziger Verwandter. Du bist mit einem Wort, du bist so viel als mein Sohn. Du bist mein Universalerb. Was?